Also lieber Clement, für dich als Pauker ist so eine Umgebung ja schließlich nichts Außergewöhnliches. Im vorliegenden Falle doch, Riedel. Das eigene alte Klassenzimmer ist und bleibt etwas Besonderes. Etwas anheimelnd Unheimliches. Etwas Beklemmendes. 25 Jahre. Eine lange Zeit. Na schade, dass die Bänke abgerubbelt worden sind. Ich hatte mich so auf das Wiedersehen mit meinem Monogramm gefreut. War eine erstklassige Schnitzarbeit. Ja. Mühlberg. Ja, ordnungsliebend wie immer. Es hat sich nichts geändert, Schmidt. Der Schwamm wird immer noch zu nass, wenn man ihn unter die Wasserleitung hält. Na, und so eine schlecht abgewischte Tafel ist doch geradezu anheimelnd. Schwamm drüber. Um welche Zeit soll denn das solenne Jubiläumsmahl im Ratskeller steigen, Schmidt? Punkt 1 Uhr. Bitte? Punkt 1 Uhr, du verfressener Kerl. Punkt 1 Uhr. Danke. Übrigens, einen schönen Gruß von meiner Frau Gemahlin. Und wenn einer der Auswärtigen noch kein Zimmer haben sollte, dann kann er bei uns unterkriechen. Danke, Scheffel. Ich wohne bei meiner Schwester. Und du, Riedel? Ich wie immer in Bellevue. Wo? Bellevue! Bellevue. Entschuldigt, ihr müsst etwas auf mich Rücksicht nehmen. Mein Gehör ist nicht besser geworden. Bellevue, ja, ganz wie ihr wollt. Salam alaikum, allerseits. Tag, Mühlberg. Tag. Strengold, Menschenskind, du bist auch hier? Nein, ich bin nicht hier. Es muss sich um eine Fata Morgana handeln. Wer um alles in der Welt verurteilt denn in Köln die Taschendiebe, wenn du verreist bist? Ich habe eine Verfügung erlassen, dass in meiner Abwesenheit weder gestohlen noch gemordet werden darf. Tag, Cheffe. Tag, alter Schwede. Tag, Herr Apotheker Schmidt. Tag, Herr Landgerichtsoberpräsident. Tag, Clement. Quid quid agis, potenta agas et reis pizza fine. Alter Lateiner. Fröhliche Ostern, meine Herren. Hallo. Wer ist denn das? Den kennen wir nicht, was? Nee, ich bin aus einer ganz anderen Klasse als Ihrer. Aber im Sonntagsanzug, da kann man schon mal verwechselt werden. Ich bringe bloß Wasser und ein Handtuch. Morgen früh sehe ich dann wieder wie ein Pedell aus. Punkt 9 der Hausordnung. Das Benutzen der Wascheinrichtungen in den Klassenzimmern bleibt den Mitgliedern des Lehrkörpers vorbehalten. Aber selbstverständlich, Herr Pedell. Wir armen kleinen Schüler müssen dreckig bleiben. Wir müssen Strengold dürfen. Sagen Sie mal, Herr... Niethammer. Wie bitte? Niethammer heißt er. Herr Niethammer, was ist denn aus unserem Pedell geworden? Schlegel hieß er. Hm? Schlegel, natürlich. Richtig. Wie wäre ich auf den Namen gekommen? Strengold, hast du ein Gedächtnis? Ja, sein Name fiel mir in dem Augenblick wieder ein, als Herr... Niethammer das Handtuch aufhängte. Der alte Schlegel, ja, warten Sie mal, vor fünf Jahren ist der Ostern 26 pensioniert worden, stimmt. Ja, was macht er denn jetzt? Was er macht... Meistens ist er auf dem Friedhof. Meistens? Wieso? Kriegt er manchmal Urlaub? Oh, nee. Tot ist er nicht. Er geht nur täglich raus. Gewissermaßen zur Übung, sagt er. Aha, ein Philosoph. Och, das wohl weniger. Aber seit seine Frau gestorben ist, da ist bei ihm zu Hause überhaupt nichts mehr los. Und wenn der Herr Professor Böttcher einen von Ihnen nachsitzen lassen sollte, ich lasse mit mir reden. Von einer Mark aufwärts. So. Punkt 12 der Hausordnung. Das Rauchen innerhalb der Schule ist auch den Elternschülern streng untersagt. Ja, siehst du, Schmidt, da hast du es. Es hat sich nichts geändert. Und wenn der Herr Professor aus dem Lehrerzimmer weggeht, dann läute ich. Viel Spaß, meine Herren. Ja, danke, Herr... Niethammer. Herr Niethammer. Pedell. Berufe gibt's. Museumsführer, Gefängnisaufseher, Krankenwärter, Nachtwächter. Müllkutscher, Toilettenmänner, Hausmeister, Lumpensammler, Leichenwäscherin. Oder sammelst du nur männliche Berufe? Eine Frage zum Tatbestand. Ja. Welcher romantische Esel hat eigentlich die Idee mit dem Klassenzimmer gehabt? Unser Zahnklemmner. Jawohl, ich... Hoher Herr Gerichtshof. Also genauer gesagt, der Pilz. Ich suchte ihn vor 4 Wochen auf und sagte, lieber Herr Professor Böttcher, Ostern werden es 25 Jahre, dass wir das Gymnasium verlassen haben. Na, und ich finde, man sollte diese einmalige, nie wiederkehrende Gelegenheit gebührend feiern. Ne? Sehr richtig. Gute Idee. Ja, der Pilz gab mir recht. Er dachte krampfhaft nach, rieb sich schließlich die Hände und erklärte, ich werde euch eine Schulstunde geben. Am zweiten Ostertag. In der alten Klasse. Ja, er war ganz Feuer und Flamme. Jetzt steht er oben im Lehrerzimmer am Fenster, schaut in den Schulgarten hinunter. Und meditiert angestrengt, wie er uns hineinlegen kann. Ja. Hoffentlich wird es keine Lateinstunde. Ja. Latein. Ah ja, Latein, ja. Sonst musst du wie früher nachsitzen und kommst zu spät in den Ratskeller. Auch ihm wird seltsam zumute sein. Seit 8 Jahren im Ruhestand und nun mit einem Mal wieder... Moin, Leute! Ja, hier kommt... Achtung! Stillstand! Riech euch! Augen geradeaus! Die Augen links! Abiturientenjahrgang 1906, unvollzählig angetreten. Danke! Lassen Sie rühren. Rührt euch! Ja, Mensch, du kannst es aber auch noch ganz gut reden. Schmidt, altes Kamel. Der Herr Generalstab persönlich. Mühlberg. Jawohl. Scheffel. Ja. Bönecke, altes Haus. So ein kluger Mensch und immer noch bei den Preußen. Oh. Der Herr Landgerichtsdirektor, geben uns auch mal wieder die Ehre. Ja. Wie geht's denn der Teuren? Sie lässt Ihren ehemaligen Tanzstundenherrn bestens grüßen. Oh, danke, Joasamst. Na und, was machen die Kinder? Sie sind ungezogen. Ja. Übrigens trägt sich Monika mit dem Gedanken, ihnen um Pfingsten herum ein neues zusätzliches Familienmitglied zu bescheren. Ach, diese ja. ehemaligen Tanzstundendamen. Major Bönecke! Ja, bitte! Komm mal her, alter Generalstäbler. Du Mühlberg, ja, ich bin bis Donnerstag in der Stadt. Kannst du mir bis dahin einen Backenzahn plombieren? Na, komm mal her, zeig mal dem Onkel Doktor deine Beißerchen. Kinder, wisst ihr, wer in der Garderobe gerade Hut und Mantel aufhängt? Na, wer denn? Der dicke Gustermann. Ah. Der Brikettkönig persönlich. Ja, mach mal auf. Ah. Ah. Sag mal, Redl, wann warst du denn zuletzt beim Zahnarzt? Na, haben wir nicht. Nur einen Dentisten. So, und wann warst du zuletzt beim Dentisten? Na, auch nicht. Ja. Und mit Gustermann kam noch einer. Ja. Erkennst du ihn, Schmidt? Na klar. Michaelis! Niedrig! Niedrig Georg Michaelis. Der einzige von uns, der berühmt geworden ist. Kunststück, Scheffel! Als Dichter! Es soll auch Schriftsteller geben, die nicht berühmt werden. Ja, das schon, aber der Grad der Wahrscheinlichkeit ist größer. Schmidt als Apotheker, Scheffel als Rechtsanwalt, Riedl als Landwirt. Du sollst den Mund auflassen. Ah. Und ich als Zahnklempner, wir hatten schon von Berufswegen keine Chance. Ja, siehst du, der ist es. Passt dir das Mittwoch vormittag? Ruhm. Ach, wozu? Um 9 bin ich im Landwirtschaftsministerium. Sagen wir um 11. Bon, Mittwoch um 11. Ruhm, wozu? Sagt das nicht Schmidt. Wenn ich in der Prima seine Gedichte lesen und analysieren lasse und dann so ganz nebenbei erzähle, dass er einer aus meiner Klasse ist, staunen sie mich an wie die Kuh das neue Tor. Sogar der Abglanz des Ruhms wärmt noch das Herz. Nach dir, edler Dichterfürst. Alter Schafskopf, du. Das war Tells Geschoss. Der deutschen Zwietracht mitten ins Herz. Clemens. Rara Ovis. Mensch, Michaelis, weißt du, wie lange du dich bei uns nicht hast blicken lassen? Na. 8, 9 Jahre werden es sein. 10 sind es. Schäm dich, Poeta Laureatus. Ich will's versuchen. Bist du nun endlich verheiratet? Nein. Hast du wenigstens Kinder? Also noch immer kein nützliches Mitglied der menschlichen Gesellschaft, Michaelis, was? Noch immer nicht. Was ist denn mit dir los, Dicker? Der passt nicht mehr in die Bank. Ich fürchte, ich werde wieder abreichen. Generaldirektor Kustermann ist den Jugenderinnerungen entwachsen. Denk's nur der Breite nach. Los, hol dir einen Stuhl von nebenan, du, aus dem Konferenzzimmer. Ja. Aber schnell, Kustermann. Ganze Abteilung, hinsetzen. Und schön die Hände falten. So. Ich lese gerade deinen letzten Roman, Michaelis. Wie lange warst du denn auf Jamaika? 1,5 Jahre. Meine älteste Tochter hat mir auf die Seele gebunden, dem Dichter, falls er käme, unbedingt ein Autogramm zu entlocken. Eine ekelhafte Mode. Der jungen Bande fehlt jedes Gefühl für Distanz. Sie wissen nicht mehr, was Ehrfurcht ist. Ein Glück, dass mich meine werte Nachkommenschaft nicht hier sitzen sieht. Sie würde sich schief lachen. Ruhe, der Pilz naht. Setzen. Non scole. Sed vitae discimus. Riedl, Sie brauchen nicht zu zittern, Es wird keine Lateinstunde. Ich danke für so viel persönliche Rücksichtnahme, Herr Professor. Ich bitte um Entschuldigung, Herr Professor, aber die alten Schulbänke und mein derzeitiges Volumen stehen in so krassem Widerspruch, dass ich mir den Stuhl hole. Es ist gut, Kustermann. Hoffentlich ist der Stuhl aus Eisen. Die Klasse ist nicht vollzählig. Leider. Aber begreiflicherweise. Möller, Gebhardt und Philipp haben telegrafiert. Einige fehlen unentschuldigt. 6 waren weder in der Lage zu kommen, noch zu telegrafieren. 3 von ihnen starben sehr jung. Kunze in Flandern, Sperling am Douaumont und Reinhold irgendwo in Wolynien. Die 3 anderen, Minzlaff, Bach und Hermann, folgten ihnen später, als der Tod den Stahlhelm abgenommen hatte. Doch auch sie zu früh. Wir gedenken ihrer in Trauer. Ich werde Sie von Ihnen grüßen, wenn ich Sie in einiger Zeit wiedersehen werde. Ein Vierteljahrhundert setzen. Ein Vierteljahrhundert ist verflossen, seit wir in diesem Zimmer voneinander Abschied nahmen. Sie haben, dessen bin ich sicher, die Zeit genutzt. Vermögen, Ansehen, Rang, Familie, Glück und andere Güter sind ihnen mehr oder weniger zuteil geworden. Sie waren tätig, wie es Männern ziemt. Sie können mit sich zufrieden sein. Niemand wird das bestreiten wollen. Clement, Sie schreiben mit? Jawohl, Herr Professor. Ich halte es für angemessen, das, was in dieser ungewöhnlichen Stunde gesprochen wird. Ich bitte Sie, das Mitschreiben zu unterlassen. Wie Sie wünschen, Herr Professor. Diese ungewöhnliche Stunde hat Ihr Mitschüler Clement, der mein Kollege geworden ist, gesagt. Diese ungewöhnliche Schulstunde. Was kann einen alten pensionierten Schulmeister zu einer solchen Stehgreifkomödie bewogen haben? Wissen Sie es, Bönecke? Nein. Riedel? Nein. Mühlberg? Nein. Setzen. Michaelis, wissen Sie es? Noch nicht, Herr Professor. Noch nicht. Eins werden Sie mir glauben, hier will Sie kein alter Kauz mit der horazischen Odenform oder mit der Consecutio Temporum belästigen. Ihn interessiert nicht, was Männer, die in der Lebensmitte stehen, an Schulweisheit noch aufgespeichert, nicht einmal, was sie mittlerweile wieder vergessen haben. Das Gedächtnis ist ein Netz und allerlei Fische schlüpfen wieder durch die Maschen. Und das schwerste Netz hilft höchstens dem, der die Kraft hat, es auch zu Markte zu tragen. Man spricht und hält zu viel von jenem Gedächtnis, das im Oberstübchen wohnt. Und man spricht zu selten vom Gedächtnis des Herzens. Viel zu selten. Scheffel, Ihr Gehör hat sich verschlimmert. Es wird jedenfalls nicht besser. Stört Sie das Leiden nicht sehr? Als Rechtsanwalt? Nicht immer, Herr Professor. Man kann beispielsweise, auch wenn man den Staatsanwalt oder den Vorsitzenden recht deutlich verstanden hat, um eine Wiederholung der geschätzten Ausführungen bitten und sich während derselben in aller Gemütsruhe stichhaltige Einwände überlegen. Zur Sache. Wir wollen uns heute wie ehemals ein wenig mit der deutschen Sprache und Literatur beschäftigen. Ich fand da neulich unter allen möglichen Papieren ein Gedicht, das ich irgendwann einmal aus einer Zeitschrift ausgeschnitten haben muss. Der Titel und der Autorname sind bedauerlicherweise der Schere zum Opfer gefallen. Wir müssen uns ohne beide behelfen. So viel ist sicher, das Gedicht besteht aus 3x4 Zeilen. Jede Zeile aus einem fünffüßigen Jambus. Da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam. Der verloren gegangene Titel lässt sich immerhin vermuten. Denn im Text erscheint dreimal, und zwar einmal in jeder Strophe, ein bestimmtes Bild. Das Haus Erinnerung. Dies dürfte also der Titel gewesen sein. Hast du das gesehen, Schmidt? Wie er Michaelis angeguckt hat? Komisch. Hä? Das Haus Erinnerung. Es handelt sich in den 12 Zeilen um einen sorgsam durchgeführten Vergleich. Die Erinnerung als Haus, das wir vor vielen Jahren, vielleicht vor einem Vierteljahrhundert, verlassen haben. Und nun kommen wir also heim. In ein Haus, in ein Schloss, in eine alte Schule. Scheffel! Herr Professor. Das Haus Erinnerung. Das Haus Erinnerung. Scheffel. Herr Professor. Lesen Sie bitte. Das Haus Erinnerung hat 1000 Türen. Und du hast doch den Weg umsonst gemacht. Du weißt nicht mehr, wohin die Türen führen. Und in den Korridoren lehnt die Nacht. Was einmal war, hier lebt es fort für immer, auch wenn du selbst es lang vergessen hast. Das Haus Erinnerung hat 1000 Zimmer, und du kommst doch als ungebetener Gast, und du kommst doch als ungebetener Gast. Das Haus Erinnerung hat 1000 Stufen, waagrechte Säulen der Vergangenheit. Geh fort von hier. Man hat dich nicht gerufen. Dien du nur deinem Herrn und Knecht, der Zeit. Ist gut. Dien du nur deinem Herrn und Knecht, der Zeit. Clement, zu welcher Gattung würden Sie unser Gedicht rechnen? Man könnte es eine Elegie nennen, Herr Professor. Natürlich nicht im antiken Formsinn, sondern im Hinblick auf den Inhalt der Strophen. Eine Elegie? Danke, setzen. Mühlberg, Herr Professor? Bitte die erste Strophe noch einmal. Tja, dann hier bin ich. Das Haus Erinnerung hat 1000 Türen und du hast doch den Weg umsonst gemacht. Du weißt nicht mehr, wohin die Türen führen und in den Korridoren lehnt die Nacht. Herr Professor. Ja, Strenghold? Ich muss gestehen, dass mir das Wort Elegie als scharf umrissener Kunstbegriff nicht mehr geläufig ist. Im alltäglichen Wortverstand aber scheint mir das Gedicht keine Elegie zu sein. Dafür klingt die Aussage zu wenig resigniert, zu angriffslustig. Angriffslustig, eher angriffstraurig, obwohl es das Wort gar nicht gibt. Mühlberg, vorlaut wie immer, aber reden Sie weiter. Ja, man könnte fast an den Engel mit dem flammenden Schwert denken, der die Rückkehr ins Paradies verwehrt. Diese Verse klingen streng, sie klingen beinahe böse. Und du hast doch den Weg umsonst gemacht. Auch der Engel vorm Paradies erschien böse. Aber er war es nicht. Er gehorchte nur, wenn er verbot. Gott hatte befohlen, als Schuld zu bestrafen, was der Engel als Schicksal erkannte. Der Baum der Erkenntnis und der Baum des Vergessens tragen verschiedene Frucht und schaffen zweierlei Sündenfall. Wer ein vergessliches Herz hat, wird blind. Du weißt nicht mehr, wohin die Türen führen. Es kann die Tür zu einem alten grauen Klassenzimmer darunter sein. Und in den Korridoren lehnt die Nacht. Auch wenn die Ostersonne scheint. Kustermann, bitte die zweite Strophe. Darf ich nur? Ja, natürlich, bitte. Was einmal war, hier lebt es fort für immer. Auch wenn du selbst es lang vergessen hast. Das Haus Erinnerung hat 1000 Zimmer. Und du kommst doch als ungebetener Gast. Ja, bitte, Schmidt. Die erste Hälfte der zweiten Strophe enthält eine merkwürdige, schwerlich beweisbare Behauptung. Der Verfasser glaubt an die Fortexistenz des Erlebten auch nach dem Tode der Erinnerung. Ich melde diesbezüglich meine Zweifel an. Zum Exempel ein Kuss, den ich vor 25 Jahren in einer lauen Sommernacht einem Backfisch gegeben habe und den ich längst vergessen, ist mausetot und lebt nicht mehr. Soweit meine persönliche Meinung. Ich bitte, das Beispiel zu entschuldigen. Typisch Apotheker Schmidt. Wenn sich nur aber der damalige Backfisch noch erinnert, Schmidt. Ich unterstelle natürlich, Riedel, dass die besagte Dame den Kuss im Drange der Ereignisse gleichfalls vergessen hat. Und wenn dir eines Tages die laue Sommernacht, die Bank, der Kuss, das alles wieder einfällt? Ich werde mich hüten. Ruhe bitte. Böhnecke? Naja, also es steht doch nicht zur Debatte, dass uns etwas längst Vergessenes zufällig wieder einfällt oder nicht, sondern ob es uns wieder einfallen kann. Daran aber ist ja wohl nicht zu zweifeln, nicht? Es kann uns wieder einfallen, es kann wieder lebendig werden. Daraus folgt, es kann nicht, wie Apotheker Schmidt meint, völlig tot gewesen sein, nicht? Aber wenn ich und der wiederholt zitierte Backfisch eines Tages auf dem Friedhof liegen, dürfte wohl hoffentlich und endgültig mit dem Ableben des als Beispiel zitierten Labialerlebnisses zu rechnen sein. Wie ist das, Major Böhnecke? Das Haus Erinnerung hat 1000 Zimmer und Schmidt kommt doch als ungebetener Gast. Das stimmt nicht. Nicht einmal bei Schmidt. Entschuldigen Sie, Herr Professor. Kurz vor Beginn der Stunde suchte Apotheker Schmidt auf den Bänken nach dem Monogramm, das der Gymnasiast Schmidt mit dem Taschenmesser eingeschnitten hat. Ich schnitt es gerne in alle Rinden ein. Und er sagte ausdrücklich, er habe sich so auf das Wiedersehen mit diesem Monogramm gefreut. Ja, da haben wir es. Verschämter Romantiker. Damit hat Schmidt sich selbst widerlegt. Die Bänke sind vor vielen Jahren blank gehobelt worden. Sein Monogramm ist als Realität restlos vom Erdboden verschwunden. Und trotzdem lebt es weiter. Unzerstörbar. Über jeden Hobel erhaben. Quod erat demonstrandum. Das Haus Erinnerung hat 1000 Zimmer. Es kann auch ein altes, graues Klassenzimmer darunter sein. Riedel, bitte die letzte Strophe. Ja, Riedel. Danke. Das Haus Erinnerung hat 1000 Stufen, waagrechte Säulen der Vergangenheit. Geh fort von hier, man hat dich nicht gerufen. Dien du nur deinem Herrn und Knecht der Zeit. Danke. Strenghold? Sie sprachen vorhin vom Gedächtnis des Herzens, Herr Professor. Ich erlaube mir, Ihre Metapher aufzugreifen. Das zur Debatte stehende Gedicht. Das angeklagte Gedicht, Herr Richter. Das Gedicht hat sozusagen den vergeblichen Versuch der Heimkehr ins eigene Herz zum Gegenstand. Das Herz, das, wenn ich nicht irre, zwei Klappen, nicht 1000 Türen und zwei Kammern nebst zwei Vorkammern, nicht 1000 Zimmer hat, bleibt den Durchschnittsmenschen, meint unser Poet, verschlossen, obwohl es offen steht. Er ist 1000 Stufen hinaufgestiegen, findet keinen Einlass und muss unverrichteter Sache wieder umkehren. In die sowohl herrische als auch sklavische und vom Verfasser zweifellos allzu eigenmächtig bagatellisierte Gegenwart. Also es steht doch wohl außer Frage, dass in dem Gedicht weder der Wert der Gegenwart als solcher bestritten wird, noch der Sinn des Wirkens in ihr. Der Autor kritisiert den als Gegenwart missverstandenen Augenblick. Er missbilligt die Überschätzung der bloßen Aktualität, der Gegenwart ohne seelisches Rückgrat. Ohne Bindung an Vergangenheit, Erinnerung, Tradition. Wenn man einer Pflanze die Wurzeln durchschneidet, kann sie nicht mehr blühen. Außer man bindet Papierblumen an ihre Zweige. Papierblumen haben sogar einen Vorzug. Sie welken nicht. Was nicht lebt, braucht nicht zu sterben. Ich fürchte, Herr Professor, wir kommen vor lauter Botanik ein wenig vom Thema ab. Das Haus Erinnerung hat 1000 Stufen. Es können auch die Stufen einer alten grauen Schule darunter sein. Setzen, Strenghold. Michaelis. Herr Professor. Mühlberg hat vorhin, um den Ton des Gedichts zu charakterisieren, das Wort angriffstraurig geprägt. Wie vertragen sich Angriff und Resignation? Die Verse kommen in Trauerkleidung daher, weil der Verfasser eine Hoffnung begräbt. Er weiß, welche Anmaßung es ist, Tote wieder zum Leben erwecken zu wollen. Trotzdem wagt er die arrogante Beschwörung. Trotzdem deklamiert er seine 12 Zeilen. Trotzdem lässt er sie auf weißes, unschuldiges Papier drucken. Nun, auch in bedrucktes Papier kann Fleischermeister Lehmann ein Viertel von Wurst einwickeln. Ja, auf dem Erdball kommt so leicht nicht so. Entschuldige, Michaelis, aber ich muss noch einmal mit der Tür ins Haus der Erinnerung fallen. Ja? Das Gedächtnis des Herzens in allen Ehren. Ein Kuss im Park, ein handgearbeitetes Monogramm auf der Schulbank im Bett, gemeinsam mit Karl May genussreich verlebte Masern. Ich sage da gar nichts dagegen. Aber warum gleich so mysteriös? Ist diese Konterbande aus der goldenen Jugendzeit so schwer ins gesetzte Alter herüber zu schmuggeln? Und angenommen, du hättest recht. Sind denn all die gepressten Blumen, die gebündelten Liebesbriefe, komischen Fotografien, Locken, Poesiealben und ähnliche verstaubte Ladenhüter des Plusquamperfektums so wichtig? Noch dazu auf so geheimnisumwitterte, nach Weihrauch duftende Art und Weise? Naja, vielleicht sind zu große Worte gefallen. Die großen Worte verkleinern die großen Dinge. Warum muss immer das Einfachste am schwersten zu erklären sein? Man kann nur in Bildern davon sprechen. Und Bilder sind keine Beweismittel. Am Ende bringt uns ein Beispiel weiter, irgendeine kleine Geschichte. Na, hört mal zu, bitte. Als ich ein Junge von 10 Jahren war, wollte ich fürs Leben gern ein Fahrrad haben. Mein Vater sagte, wir seien zu arm. Von da an schwieg ich, bis ich eines Tages vom Jahrmarkt heimgerannt kam und aufgeregt berichtete, in einer Glücksbude sei der Hauptgewinn ein Fahrrad. Ein Los koste 20 Pfennige. Der Vater lachte. Ich bat, wenn wir vielleicht 2 oder sogar 3 Lose kaufen? Er antwortete, so viel Glück haben arme Leute nicht. Ich flehte, er schüttelte den Kopf. Ich weinte. Und nun gab er nach. Gut, sagte er, wir gehen morgen Nachmittag auf den Jahrmarkt. Na, ich war selig. Der nächste Nachmittag kam, das Rad stand Gott sei Dank noch an Ort und Stelle. Ich durfte ein Los kaufen. Das Glücksrad drehte sich rasselnd. Ich hatte eine Niete. War nicht schlimm. Das Rad gewann keiner. Als der Hauptgewinn das zweite Mal verlost wurde, hielt ich das zweite Los fest in der Hand. Mein Herz schlug im Hals. Das Glücksrad schnurrte. Es stand scheppernd still. Los Nummer 27. Ich hatte gewonnen. Solche Erinnerungen lasse ich mir gefallen. Erst als mein Vater lange tot war, erzählte mir die Mutter, was sich damals in Wahrheit abgespielt hatte. Er war am Abend vorher zum Hauswirt gegangen und hatte von diesem 150 Mark geliehen und dann hatte er den Besitzer der Glücksbude aufgesucht, ihm das Fahrrad zum Ladenpreis abgekauft und gesagt, morgen Nachmittag komme ich mit meinem kleinen Jungen. Beim zweiten Los lassen Sie ihn gewinnen. Er soll besser als ich lernen, an sein Glück zu glauben. Nicht wahr? Der Mann, der das Glücksrad drehte, verstand sein Handwerk. Er hatte genau im Griff, welche Ziffer gewinnen sollte. Mein Vater hatte das Geld später in vielen kleinen Beträgen zurückgezahlt. Ich aber freute mich, wie nur ein Kind sich freuen kann. Denn mein Rad hatte, sage und schreibe, bloß 40 Pfennig gekostet. Danke, Michaelis. Sich eines Erlebnisses erinnern, ist etwas anderes, als sich seiner gerade noch entsinnen. Eine Erinnerung kann, wie es heißt, wieder lebendig werden. Wir haben heute Ostern. Es gibt eine Auferstehung des Gewesenen, freilich nicht außer uns, sondern tief in uns selber. Und das ist kein kleineres Wunder. Wir tauchen in uns hinab bis zum Herzensgrund, wo unermessliche, längst versunkene Schätze darauf warten, dass wir sie heben und unser Wesen durch Gewesenes bereichern. Die Ehrfurcht, deren wir einst fähig waren, die Zärtlichkeit, die wir empfinden konnten, die Lebensfreude, die uns beseelte, die Treue zum Ideal, der Mut zum Opfer. Wie viele Tugenden schlummern scheintot in der eigenen Tiefe. Ich gebrauche große Worte, denn ich bin kein Dichter, ich bin nichts als euer alter Lehrer und rede fast wie ein Pfarrer. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, ihr kennt ja den Spruch. Fügt das, was ihr wart, dem hinzu, was ihr seid, und morgen werdet ihr wahr und wahrhaftig echte Männer sein. So viel für heute. Noch einen Augenblick, Herr Professor. Hustermann. Ja, wir können, meine ich, diese Stunde unmöglich zu Ende gehen lassen, ohne dem Dankausdruck zu verleihen, den wir für unseren hochverehrten Lehrer und väterlichen Freund empfinden. Er soll wissen, was er uns bedeutet hat, noch bedeutet und zeitlebens bedeuten wird. Na. Ich freue mich, dass meiner bescheidenen Anregung so lebhaft zugestimmt wird. Den Dank, dem Ausdruck verliehen werden soll, in eine Rede zu verwandeln, steht freilich dem Generaldirektor der Vereinigten Brikettwerke nicht besonders zu Gesicht. Deshalb erteile ich Michaelis noch einmal das Wort. Er mag als ehemaliger Lieblingsschüler Professor Dr. Böttchers und als Poeter Laureatus unser aller Sprachrohr sein. Herr Professor, einer von uns hat den Bezirk der Erinnerungen mit dem verlorenen Paradies verglichen und den Verfasser des Gedichtes, das wir hörten, mit dem Engel, der aufs Schwert gestützt, unerbittlich die Pforte bewacht. Es ist wohl möglich, dass sich der Autor, während er jene Verse schrieb, als autorisierten Wachposten empfand. Dass er seinen Füllfederhalter für ein Schwert hielt, seine anmaßende Bitterkeit für ein hohes Amt und die Flügel seines Pegasus für schicksalsschwere Engelsschwingen. Säße er jedoch zwischen uns, dann hätte er bald gespürt, dass ihm solche Ränge und Ehrenzeichen gar nicht zukommen. Und dass immer schon ein anderer an der Pforte stand, hinter der sich unsere Kindheit und unsere Jünglingsjahre, ewige, unverwelkliche Gärten des Lebens, weithin auftun. Ein anderer, ein kleiner, alter Professor, der über uns so vieles weiß und von dem wir so wenig wissen. So wenig wie die Blumen von ihrem Gärtner. 25 Jahre hat er auf uns gewartet und in Geduld und Andacht das Tor gehütet. Er verwehrt uns die Heimat nicht. Er bittet uns, die Schwelle zu überschreiten. Kein zürnender Erzengel, kein melancholischer Dichter, nein, sondern Zoll für Zoll das, was er uns selbst zu werden ermahnt. Ein echter Mann. Endlich steht meinem alten Lieblingswunsche, größenwahnsinnig zu werden, nichts mehr im Wege. Aber es ist spät geworden, also Schluss. Hat jemand noch eine Frage? Clement? Eine Frage, nein. Aber eine Antwort, Herr Professor. Sie erwähnten eingangs, dass Sie leider den Namen des Gedichtverfassers nicht mehr wüssten. Ich kann Ihnen vielleicht aus der Verlegenheit helfen. Ich befürchte eher das Gegenteil, lieber Kollege. Aber Herr Professor, ich weiß... Reden ist Silber. Wir treffen uns also im Ratskeller alle. Michaelis. Bitte schön, Herr Professor. Sie sind mit dem Wagen gekommen. Ja. Großartig. Ich bin schon so lange nicht mehr Auto gefahren. Warten Sie hier auf mich. Ich hole nur Hut und Mantel. Herr Professor, darf ich das für Sie tun? Danke, mein Bester. Selbst ist der Mann. So alt werden und so jung bleiben. Er muss mir sein Rezept verraten. Reden ist Silber. Ich begreife gar nicht, was er gemeint. Na, ein Klassenzimmer ist ja schließlich kein Porzellanladen. Ceterum censeo clementem esse delendum. Allmählich wird sogar mir klar, von wem das Gedicht stammt. Du hattest immer schon eine rasche Auffassungsgabe. Ich komme gleich. Warum hast du eigentlich an deinem eigenen Gedicht so viel auszusetzen? Mir gefällt der Mann nicht mehr, der es geschrieben hat, Schmidt. Das hört man gern. Ich gefalle mir auch nicht mehr. Ich gefalle mir schon ziemlich lange nicht mehr. Es fing damit an, dass mir die anderen nicht mehr gefielen. Wie das so ist. Kein Wort gab das andere. Und dann gefiel den anderen ich nicht mehr. Und das ging so lange hin und her, bis... Naja. Bei mir war es umgekehrt. Bei mir fing es bei mir an. Aber die Reihenfolge ist ja wohl Nebensache. Ja. Hauptsache ist, dass jeder jedem schließlich gleich weit zum Hals raushängt. Ein reizendes Gesellschaftsspiel. Und das geht natürlich immer weiter. Obwohl es natürlich längst nicht mehr weitergeht. Man kann das Spiel abbrechen. Unter ausgiebiger Benutzung von Apothekerwaren? Aber nein. Ich bin zufällig mit einem Apotheker gut bekannt. Nein. Man kann, um bei deinem Gesellschaftsspiel zu bleiben, das Spiel abbrechen und die Gesellschaft wechseln. Das kann man. Wenn man es kann. Naja. War ich vorhin sehr grob? Das Gedicht trat mitten auf mein Hühnerauge. Ich hatte keine Ahnung, dass er ein Gedicht von mir ausgraben würde. Na, ich hatte keine Ahnung, dass es von dir war. Und er hatte keine Ahnung, dass er auf meinem Fuß stand und nicht wieder herunterging. Aber erklär das einmal einem Hühnerauge. Das Haus Erinnerung. Das Zuchthaus Erinnerung. Vom verlorenen Paradies war tief gerührt die Rede. Warum denn nicht von der unverlierbaren Hölle? Euer Engel mit dem gemütlichen Schwert, der die Rückkehr gnädig gestattet, ist ein Teufel. Ein Teufel, der sich als Engel kostümiert hat und mit uns Schindluder treibt. Der Herr Niethammer. Schade, dass er nicht früher geklingelt hat. Ich habe einmal versucht, einen Schirm, den ich nicht leiden konnte, stehen zu lassen im Zug, im Restaurant, im Kino, in der Straßenbahn. Ich wurde ihn nicht los. Die Menschen können, wenn man es nicht wünscht, außerordentlich aufmerksam und hilfsbereit sein. Und was ist aus dem Schirm geworden? Er steht im Schrank. Viel Platz nimmt er ja nicht weg. Ja. Steht im Schrank. Also doch, einer muss nachsitzen. Na, wie war denn die Stunde? Was ist denn das da an der Tafel? Algebra? Ganz ohne X und Y? Stenografie? Mhm. Auch nicht. Ja, als Pedell sieht man ja vieles, was man nicht versteht. Aber daran kann ich mich nicht erinnern. So ist das mit den Erinnerungen. Es ist eine Gedichtzeile. Aha. In welcher Sprache? Ist das Türkisch? Nein. Dann schon eher eine Art Esperanto. Eine Gedichtzeile in einer Art Esperanto. Also, wenn ich mir überlege, was so im Laufe der Jahre tagtäglich auf den Wandtafeln geschrieben steht. Na und? Abgewischt wird's ja doch. Von mir. Tabula rasa. Herr Professor, ich werde schnell aufräumen. Ich darf meine Zigarre behalten, Niethammer. Ja, Professor. Ausnahmsweise, gut. Ich möchte gern noch ein paar Worte mit diesem Schüler. Schönen Dank, Niethammer, für Ihre tatkräftige Unterstützung. Nicht der Rede wert, Herr Professor. Ich schließe also das Zimmer ab, wenn die Herren gegangen sind. Ausgezeichnet. Vorher bitte nicht. Der Galg an den Wänden eines Schulzimmers ernährt zwei hungrige Männer höchstens 3 Tage. Ja, außerdem würde es mich meine Stellung kosten. Ja, so lacht man sich durchs Leben. Setzen Sie sich, Michaelis. Dann bin ich größer. Was kann einen alten, pensionierten Schulmeister zu einer solchen Stegreifkomödie bewogen haben? Wissen Sie es, Böhnecke? Nein. Riedel? Nein. Mühlberg? Nein. Wissen Sie es, Michaelis? Noch nicht. Wissen Sie es jetzt? Was ist mit dir, mit Ihnen? Mit dir, Professor. Was ist mit dir los? Da hat man seit und solange man Lehrer ist, einen einzigen Schüler, von dem man weiß, von Anfang an weiß, der ist eine Ausnahme. Man passt auf ihn auf, ohne dass er es merkt. Man freut sich über ihn, ohne dass er es merkt. Und man hat Angst um ihn, ohne dass er es merkt. Ich habe es gemerkt. Und man hat Recht behalten. Einmal im Leben. Einmal zu oft. Nein. Ich habe deinen Weg verfolgt. Meine Karriere. Ich habe deine Bücher gelesen. Jedes Buch. Was jedes Buch? Jedes Komma. Ich kenne den Mann, der vor mir sitzt, fast besser als den Jungen, der du warst. Ein Dichter hat es schön und er hat es schwer. Er ist ärger dran als der Held. Der Held sucht den Sieg. Der Dichter sucht den Sieg und die Niederlage. Da gibt's böse Wunden, ich begreife das schon. Doch deine Wunden stammen nicht nur aus der Schlacht. Fritz, ja, warum bist du mit dir so unglücklich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und das ist das ganze Unglück. Ja, je schneller man im Leben vorankommt, umso sicherer glaubt man, auf dem richtigen Wege zu sein. Man freut sich über das Tempo und denkt nicht an die Himmelsrichtung. Die wird schon stimmen. Was aber, wenn sie nicht stimmt? Wenn man verkehrt läuft? Das Schicksal wartet ungeduldig am Zielband und fragt, na, wo bleibt er denn, mein Meisterläufer? Inzwischen stellt der Bursche ganz woanders ein paar Rekorde auf. Nur ans Ziel kommt er nicht. Er läuft auf der falschen Bahn, auf der falschen Lebensbahn. Und wo liegt die richtige? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich auf der falschen laufe. Ich habe einmal einen Fehler gemacht. Ich bin einmal in die falsche Bahn eingebogen. Ich weiß nicht wann und ich weiß auch nicht wo. Und da kann kein Lehrer helfen? Man könnte den Weg schrittweise zurückgehen und den Kreuzweg suchen, wo man irrte. Oder man könnte zum Arzt gehen, wie heute zum Lehrer, zu einem Seelenarzt und sich dann aufs Kanapee legen, die Augen schließen und seine Träume erzählen. Oder die hehre Dichtkunst an den Nagel hängen. Oder ganz im Gegenteil, einen dicken Roman darüber schreiben unter dem Titel Der Kreuzweg oder Der Enkel des Odysseus. Verspottet dein Talent nicht. So talentiert ist niemand, dass er das dürfte. Sogar so unglücklich nicht. Schreib das Buch. Wir haben vorhin zu viel über Dinge gesprochen, die man nicht vergessen sollte. Und zu wenig über die anderen, die man nicht vergessen kann. Ach, die gibt's auch. Ich weiß das. Da hilft kein Gesundbeten, dafür gibt's keine Medizinmänner, keine Opiumhöhlen und keine Luftveränderung. Ich weiß das. Doch ich darf nicht aus der Schule plaudern, denn ich bin ein Lehrer. Schreib das Buch, wälze den Stein von der Brust, mach aus dem Stein einen Meilenstein und er wird, das weiß ich heute schon, an deinem Kreuzweg stehen. Was sollen denn die anderen sagen, die ihr Unglück weder vergessen noch verwandeln können? Was sie sagen? Die sagen, euer verlorenes Paradies ist unsere unverlierbare Hölle. Wer hat das gesagt? Schmidt. Ja, hier, kurz bevor sie zurückkamen. Wir waren allein. Ich habe vor dieser Stunde nur an dich gedacht und an ihn erst, als es zu spät war. Die unverlierbare Hölle. Sieh mich mal an. So sieht ein alter Mann aus, der über das Gedächtnis des Herzens predigt. Schau ihn dir gründlich an. Schmidt, als er sich gegen das Gedicht aufzulehnen begann, da erst fiel mir ein, was ich wusste. Seinen Andeutungen mir gegenüber war zu entnehmen, dass er nicht weiß, dass Sie es wissen, was immer es auch sein mag. Es, eine sehr alte Geschichte, eine fast 20 Jahre alte Geschichte. Ach, Schmidt. Er heiratete sehr früh und hatte und hat noch 3 oder 4 Kinder, genau weiß ich das nicht. Jedenfalls, eines Tages spielte eins der Kinder, 3, 4 Jahre alt, ich glaube ein Mädchen, ganz allein in einem der Zimmer. Mutters Schlüssel steckten an einer Kommode und in einem der Schubfächer fand das Kind ein Bündel Briefe, tief unter der Wäsche verborgen. Briefe an die Mutter, aus ihrer Mädchenzeit. Ungezügelte und triumphierende Liebesbriefe von einem anderen Mann. Das Kind nahm die Briefe und spielte nun in dem Mietshaus, worin sie wohnten, Briefträger. Scheußlich. Scheußlich. In jedem Briefkasten des Hauses steckte das Kind einen Brief. Man brachte die Briefe zurück, lächelnd, hämisch, zwinkernd, entrüstet. Schmidt zog mit seiner Familie in einen anderen Stadtteil. Man vergaß. Man vergisst, so wie ich. Er hat es nicht vergessen. Die Frau hat geschwiegen. Sie hat den Namen nie preisgegeben. Verfahren gegen Unbekannte. Es war zu Ende und ging weiter. Längst vorbei und nie vorüber. Ach, diese Schmidts, diese armen Kerle. Sie vergessen alles, nur das nicht, was sie vergessen sollten. Euch wollte ich eine Stunde geben und mir ist die Lektion erteilt worden. Ja, es ist Zeit. Wir müssen gehen. Sonst wird die Suppe kalt. Die ich auslöffeln muss. Die Brüder der Frau gingen in unsere Schule. Du wirst sie kennen, die beiden Bornemanns. Paul und Gustav Bornemann. Und die Schwester hieß Beate. Beate Bornemann. Ah. Gib mir doch bitte mal den Mantel. Beate Bornemann? Hieß Beate Bornemann. Seit 20 Jahren heißt sie ja Beate Schmidt. Hieß Beate Bornemann. So, nun noch die Kopfbedeckung. So, danke dir. Ja, jetzt müssten wir zwei in deinem Auto unseren Osterspaziergang machen können. Nur nicht in den Ratskeller. In einer halben Stunde sind wir im Gebirge. Erst vergesslich und dann auch noch feige? Nein. Er wüsste sofort, dass ich mehr weiß, als er geglaubt hat. Der Weg bleibt mir nicht erspart. Komm. Begleite den Delinquenten. Herr Professor, ich... Fritz, ich habe Hunger.